dir, wie weit du gegangen bist, wie viele Wege führen nach Rom. Sag mir doch, warum du nur so gefangen bist. Ich sage dir, du bist's gewohnt. Warum ist alles nur so monoton? Das Leben zeichnet grau in grau. Irgendwann kriegt jeder seinen Lohn. Leider weißt du nie wann genau. Irgendwann kriegt jeder seinen Lohn. Leider weißt du nie wann genau. Und mal der Gewinner. Es ist wie immer. Die einen feiern dich als Gott und die anderen hassen dich als Spinner. Die Uhr tickt leise noch. Sie rauscht an dir vorbei. Da wo Schatten ist, da ist auch Licht. Der einzig wahre Glück zu sein. Da wo Schatten ist, da ist auch Licht. Da wo Schatten ist, da ist auch Licht. Da wo Schatten ist, da ist auch Licht. Der einzig wahre Grund zu sein. Es ist wie immer. Mal bist du Verlierer und mal der Gewinner. Es ist wie immer. Die einen feiern dich als König. Hinter dem Spiegel der Einsamkeit und du denkst an die alte Zeit. Früher war es alles noch so leicht, damals war dir noch vieles gleich, vieles gleich. Ganz heimlich, still und leise.